Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt Dinge am Himmel, die sind so komisch und so anders, da ist die menschliche Fantasie, die reicht bei weitem nicht aus dazu, um sich sowas vorzustellen. Und von einer solchen Sache will ich Ihnen heute erzählen, nämlich von den sogenannten Quasaren, den quasi-stellaren Objekten. Also quasi nimmt man ja immer dann, wenn man nicht genau weiß, was es ist. Stellar heißt sternenähnlich. Und quasi-stellar soll also irgendwie sowas sein wie ein Stern, aber es ist eben doch kein Stern. Ich will Ihnen mal kurz sagen, was ein Quasar ist. Ein Quasar ist eine Maschine, die wahnsinnige Mengen, ein anderes Eigenschaftswort fällt mir nicht dafür ein, wahnsinnige Mengen an Energie freisetzt. Das ist ja zunächst mal nichts Besonderes im Universum. Aber aus einem Raumgebiet, das ungefähr so groß ist wie das Sonnensystem, kommt so viel Energie, wie es eine ganze Milchstraße freisetzt. Also eine Milchstraße ist immer so typisch, sagen wir mal, 100.000 Lichtjahre. Das Sonnensystem hat so eine Ausdehnung von einer Lichtstunde, ein paar Lichtstunden vielleicht. Also die Länge, die das Licht in einer Stunde zurücklegt. Und 100.000 Lichtjahre, da braucht das Licht also von einer Seite bis zur anderen 100.000 Jahre. Jetzt kommt aus so einem winzig kleinen Gebiet, kommt so viel Energie, wie aus dieser ganzen Milchstraße. Da bewegen sich Gaswolken mit 30.000 Kilometer pro Sekunde. Da schießen Plasmastrahlen raus, mit Lichtgeschwindigkeit, fast mit Lichtgeschwindigkeit. Und diese Plasmastrahlen sind gebündelt, praktisch wie so ein feiner Laserstrahl, nur da ist Gas drin, über Hunderttausende von Lichtjahren. Was sind denn das für Maschinen? Mit anderen Worten, was ist ein Quasar? Oder was sind Quasare, denn es gibt viele davon. Quasare gehören zu den Entdeckungen in der Astrophysik, die uns wirklich ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitet haben. Angefangen hat alles damit, dass man am Himmel Objekte entdeckte, die waren nicht Fisch und nicht Fleisch. Jetzt gehen wir einen Moment zurück ins Labor. Einen Moment. Ein Atom. Atom besteht aus einem Atomkern und um den Atomkern herum kreisen die Elektronen. Je nach Temperatur können also die Elektronen sich relativ zum Kern hin und her bewegen. Immer wenn sie das tun, wird Energie dabei frei. Und diese Energie sehen wir als Strahlung, nämlich als Linien, als sogenannte Emissionslinien. Also es wird abgestrahlt. Was hat das jetzt alles mit dem Quasar zu tun? Ruhig, ruhig, keine Bange. Es kommt also Licht dann, wenn Elektronen sich relativ zum Atomkern bewegen. Wenn sich etwas von mir wegbewegt, denken Sie an die Doppler-Geschichte, habe ich Ihnen schon mal erzählt, aber nochmal. Wir sind am Nürburgring, Schumacher kommt. Also es kommt auf mich zu, der Ton wird höher, er fährt von mir weg, der Ton wird niedriger. Für Licht bedeutet das, es kommt auf mich zu, die Frequenz wird blauer, es fährt von mir weg, die Frequenz wird röter. Und wenn also etwas sich von mir wegbewegt, dann wird es ins Rote verschoben, Rotverschiebung. Strahlung wird also ins Rote verschoben, wenn es sich von mir wegbewegt. Das hat der Hubble schon herausgefunden, dass das ganze Universum expandiert. Die Galaxien bewegen uns von uns weg. Bewegen sich von uns weg. Mit großer Geschwindigkeit, je weiter sie von uns entfernt sind. Und so hat er die Rotverschiebung bestimmt. Das ist nämlich die Verschiebung, um die eine Linie, nämlich eine solche Emissionslinie, ins Rote verschoben wird. Aufgepasst. Gut, jetzt zeige ich Ihnen mal zwei Quasare. So. Das, was Sie hier sehen, diese beiden Pünktchen hier, das sind keine Sterne, das sind Quasare. Jeder Stern hat ein Spektrum. Also entsprechend der Zusammensetzung, die Elemente, die liefern ein Spektrum. Manchmal ein Absorptionsspektrum, dann ist das Licht durch ein Gas durchgegangen, oder ein Emissionslinienspektrum, dann leuchtet das Gas selbst. Und das, was man hier sieht, sind zwei Objekte am Himmel, die leuchten selbst. Und das Licht dieser Objekte, das sieht völlig anders aus als das von einem Stern. In einem Stern sieht man entsprechend der Elemente, die in ihm drin sind, sieht man alle möglichen Linien. Die hatten hier so ein komisches Spektrum. Die Linien waren nicht so schmal wie bei den Sternen, sondern breit, irre breite Linien. Die waren an einem Punkt in der Frequenz, da hat man sie gar nicht erwartet. Das hatte man so bis Mitte der 50er Jahre, hatte man diese Dinger entdeckt. Dann kam es, parallel dazu kam es zu einer Entwicklung, die kam eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Entwicklung der Radioastronomie. Radiowellen, das sind diejenigen, die wir empfangen mit unseren Antennen, gehören zum niederfrequenten Teil des elektromagnetischen Spektrums. Mit diesen Wellen kann man durchs ganze Universum durchgucken. Man kann sehr weit gucken, nicht so wie beim optischen. Das optische Licht wird ja häufig durch Staubwolken und so weiter verdeckt. Radiowellen, die konnte man im gesamten Universum messen. Und da fand man ganz merkwürdige Objekte. Die waren 100.000 Lichtjahre groß und die sahen aus wie Keulen. Also Galaxien sind ja entweder rund, schön hell, oder sie sind flach, also so eine, wie unsere Milchstraße, eine Scheibengalaxie. Bei diesen Dingern, da sah man so riesengroße Keulen, voller Radiostrahlung. Wo kommen die her? Naja, Radiostrahlung entsteht entweder, wenn ein Gas relativ kühl ist, oder wenn, auch wieder eine Sache aus dem Labor, wenn Elektronen um Magnetfelder herumkreisen. Synchrotronstrahlung für die Experten am Bildschirm, ne? Also DESY zum Beispiel, ne? Wenn man so ein rundes, gebogenes Magnetfeld hat, jagt die Elektronen rein, dann kriegt man Synchrotronstrahlung raus. Und sowas produziert im Universum Radiostrahlung. Das sind also Maschinen, die man nicht erkennt und dann schießen da relativistische Elektronen raus und Magnetfelder. Was ist das? Also wir haben etwas Helles, wir haben etwas Großes. Denn als man diese Radiodinger feststellte, suchte man natürlich im Optischen nach dem Counterpart, wie wir sagen auf Neuhochdeutsch, also nach dem optischen Gegenstück. Und die fand man. Und das sind diese Dinger. Diese komischen, quasi-stellaren Objekte. Aber was ist denn das jetzt? Man sieht also eine Maschine, aus der kommen diese Elektronen raus und die leuchten im Radiobereich. Und man sieht diese ganz, ganz helle, dieses helle Zentrum. 1963 kam ein junger Niederländer, Martin Schmidt, auf die Idee, ja Moment, wenn ich das Spektrum ins Rote verschiebe, dann kriege ich praktisch genau das raus, was ich von den Sternen kenne. Nur er musste es wahnsinnig weit ins Rote verschieben. Erinnern Sie sich noch? Rotverschiebung, das war die Sache mit der Entfernung. Wenn etwas sehr weit von uns weg ist, dann ist es sehr ins Rote verschoben. Hey, die Dinger sind sehr weit von uns entfernt und sie sind so hell. Donnerlittchen. Nun, man kann die Rotverschiebung messen anhand der Linien und man kann feststellen, wie weit die weg sind. Und die sind Milliarden Lichtjahre weit von uns entfernt. Wenn aber ein Punktobjekt, also ein Objekt, was sehr klein ist, so weit weg ist und so hell ist, du lieber Gott, dass eine Leuchtkraft von 10 Milliarden Sternen in einem ganz winzigen Bereich, also 10 Milliarden Sterne in einem Bereich, der nicht viel größer ist als das Sonnensystem. Ja, wie geht denn das bitte? Wie soll denn das sein, fragte man sich. Nun, da beginnt dann die Geschichte der Theorie, der theoretischen Astrophysik aktiver galaktischer Kerne. Quasare sind Maschinen, die offensichtlich sehr viel Energie umsetzen. Woher weiß man eigentlich, wie groß die sind? Vielleicht fragen Sie sich das. Nun, die Strahlung dieser Objekte variiert. Die Leuchtkraft ändert sich. Die Schwankungen sind in einem Bereich, teilweise unterhalb von einem Tag, ändert dieses Gebiet seine Leuchtkraft um unglaubliche Werte. So, jetzt machen wir einen Moment. Multiplikation. Eine Zeit, also einen Tag, multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit, gibt uns ein Gebiet von, na, richtig, hinten im Studio, ein Lichttag. Wunderbar. Die Leute können also multiplizieren. Das Gebiet von einem Lichttag ist ungefähr das, was man so zum Sonnensystem zählt. Aus diesem Gebiet kommen jetzt aber 1 Billion Sonnenleuchtkräfte. Ich lasse das mal einen Moment wirken. Das ist viel. Und das variiert noch. Und aus diesem Gebiet kommen diese Plasmastrahlen raus. Das ist ja ungeheuerlich. Wie geht denn das, bitteschön? Möchte man sich doch fragen. Und da, an dieser Stelle, kommt etwas ins Spiel, wo man sagen würde, naja, also normalerweise sieht man die doch gar nicht. Schwarze Löcher. Große schwarze Löcher. Ein schwarzes Loch ist etwas, wo man denken würde, na, es ist schwarz. Warum ist es schwarz? Weil man es nicht sieht. Offensichtlich kommt kein Licht raus. Aber ein schwarzes Loch hat eben eine unglaubliche Anziehungskraft auf alles, was in seiner Nähe ist. Diese Nähe, die hat etwas damit zu tun, wie schwer es ist. Je schwerer das schwarze Loch ist, umso mehr, umso größer ist der Raumbereich, den es direkt beeinflusst. Kurze Randbemerkung, wollte man die Sonne zum schwarzen Loch machen, müsste man sie auf 3 Kilometer zusammenpressen. Also ist ziemlich klein. Wäre die Sonne 3 Kilometer groß, aber die gesamte Masse drin, dann wäre sie ein schwarzes Loch. Gut, nun, bei den Galaxienkernen, bei den Quasaren nämlich, da muss es sich um etwas handeln, was so eine Ausdehnung hat von so einem Lichttag. Was ist das? Das ist ein schwarzes Loch mit 100 Millionen bis 1 Milliarde Sonnenmassen. Das sind so ziemlich die größten schwarzen Löcher, die wir kennen. Dieses schwarze Loch zieht Gas an aus seiner Umgebung. Dieses Gas wird dabei immer schneller. Es bildet sich eine Scheibe um das Schwarze Loch rum, bildet sich eine Scheibe aus. Und das Gas spiraliert auf das Schwarze Loch zu und gibt, wie wir sagen, den Todesschrei ab. Es wird heiß. Wird immer heißer. Das heißt, dass die Energie der Lage, die das Gas hatte, wird in Energie der Bewegung umgesetzt. Dabei wird es immer heißer und das sehen wir dann. Das ist noch viel besser. Es wird noch besser. Wenn das Gas sehr nah an das Loch kommt, dann kann sogar teilweise, denken Sie Einstein, Albert, er hat herausgefunden, Energie und Masse ist quasi dasselbe, um das schöne Wort quasi mal hier zu verwenden, ist dasselbe. Also die Masse kommt auf das Loch zu und wird in Energie umgewandelt. Der Grad dieser Energieumwandlung ist nun ganz wichtig, um die Leuchtkraft dieser Dinger zu verstehen. Man muss nämlich, um die Leuchtkraft zu verstehen, tatsächlich Masse direkt in Energie umwandeln. Und jetzt kommt's. Das finde ich unglaublich. Ein schwarzes Loch, das sich nicht dreht, hat einen gewissen, sagen wir mal, Radius der Beeinflussung. Das hat Karl Schwarzschild, hatte den zuerst ausgerechnet, deswegen heißt er Schwarzschild-Radius. Der von der Sonne, hatte ich schon gesagt, 3 Kilometer. Wenn also was viel größer ist, viel schwerer ist, dann wird dieser Radius auch schwerer, größer. Nun, wenn das Loch sich nicht dreht, also das Licht quasi da und zieht alles an, dann kriege ich nur 5% der Ruhemasse, kriege ich in Energie umgewandelt. Wenn das Loch sich aber dreht, hier, richtig schnell dreht, dann zieht es die Raumzeit, also den Raum quasi mit sich. Sie sehen schon, das Wort quasi taucht oft auf in dieser Sendung. Es zieht die Raumzeit quasi mit sich und es ist praktisch so, wie wenn Sie in der Badewanne sitzen und Sie sehen den Wirbel in Ihrem Abfluss. Es wird also immer mehr zusammengezogen. Der Raum, den das Gas einnehmen kann, ohne unsichtbar zu werden, wird immer kleiner, er kann immer näher ans Loch ran und deswegen kann ich bis zu 40% der Ruhemasse in Energie verwandeln. Und das brauche ich bei etlichen dieser Quasare, damit ich die Energie zur Verfügung habe, die die abstrahlen. Tja, und wo kommt das ganze Gas jetzt her? Und wieso sind die so schwer, die Dinger? Mögen Sie sich vielleicht fragen? Nun, ist ganz klar. Eine Galaxis, die sitzen nämlich in Galaxienzentren. Nur die sehen Sie gar nicht, die Galaxien selber, weil die Kerne so hell sind. Sie sehen nur dieses helle Ding im Mittelteil. Da haben die Löcher, die schwarzen Löcher, haben jedes Jahr, tja, bis zu einer Sonnenmasse und mehr gefressen. 1 bis 10 Sonnenmassen pro Jahr haben die zu sich genommen, um dann durch Akkretion, nämlich diesen Vorgang, dass das Gas sich in der Scheibe langsam auf dieses schwarze Loch zubewegt, langsam aber sicher in Energie verwandelt. Und jetzt geht's noch weiter. Denken Sie an die Schule. Die Sache mit der rechten Hand. Wenn ein Strom durch meinen Daumen fließt, dann habe ich hier in meinen Fingern das Magnetfeld. Wenn sich also eine Scheibe schnell bewegt, dann induziert sie einen Strom. Und was für einen? Wahnsinnig viele Ampere. Und das, was da rausfließt, ist der Jet. Das sind diese Plasmaströmungen, diese Bündel, die sich durch ihr eigenes Magnetfeld auch noch zusammenhalten lassen. Also ein Quasar ist quasi das Gleiche, wie das, was bei Ihnen im Haushalt passiert, im Stromkreis. Sie haben einen Generator, das ist das schwarze Loch, das das Gas an sich zieht. Sie haben die stromführenden Kabel, das sind die Jets. Und Sie haben einen Verbraucher im System, die ganzen Glühbirnen, die relativistischen Elektronen und das thermische Gas, was da so hell leuchtet. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, was sich in diesen Objekten abspielt, da war ich völlig baff. Und Sie?